Er habe im Jahr 2005 zeitweilig in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik gelebt, soll der 50-jährige mutmaßliche Täter der fremdenfeindlichen Attacken von Bottrop und Essen im Verhör der Polizei ausgesagt haben. Das berichtet zumindest der Kölner Stadtanzeiger. Nach eigenen Angaben soll der Mann seit Jahrzehnten unter einer schizophrenen Erkrankung gelitten haben. Bis heute, so der Bericht, soll er sich daher in psychiatrischer Behandlung befinden. Vor diesem Hintergrund will die zuständige Essener Staatsanwaltschaft dann auch die Frage seiner Schuldfähigkeit durch einen Gutachter überprüfen lassen. Während der Vernehmung durch die Behörden soll der Essener, der Zeitung zufolge, dann auch teils krude Angaben zu seinem Motiv gemacht haben. Er wollte mit seinen Taten etwaigen Anschlägen durch syrische oder afghanische Flüchtlinge zuvorkommen. Wörtlich sprach er wohl von Kanaken und Schwarzfüßen, haderte zugleich aber auch mit seinem Schicksal als Hartz-IV-Empfänger, der vergeblich nach Arbeit suche. Der Mann war in der Silvesternacht mit seinem Auto in Bottrop und Essen mehrfach in Menschenansammlungen gefahren. Dabei wurden insgesamt 8 Personen verletzt. Eine Syrerin schwebte vorübergehend in Lebensgefahr. Gegen den Essener wurde Haftbefehl wegen mehrfachen Mordversuchs erlassen. Aktuell sitzt er in Untersuchungshaft.